lang spürte ich den Drang nach Macht. Hätte nie gedacht, dass es mal anders wird. Ich bin verwirrt, es trifft jetzt mich. Warum? Ich weiß es nicht. Es sind die neuen Wesen, die alte lassen nur verwesen. Sie kehren weg, kehren aus das Versteck, als wären wir nur Dreck. So haben wir's auch gemacht und dabei nur gelacht. Jedes Kind bringt neuen Wind, alter Baum hinweg geschwind. So ist der Lauf der Zeit, ich mach mich bereit. I'm the boss, but I'm lost. I'm the boss, but I'm lost. I'm the boss, but I'm lost. They were very close to me, now I have to pay my fee. I'm the boss. Gewaltkultur aus Tradition, das war mein Thron, mein Programm. Sie standen stramm in einer Reihe, meine Weihe. Nur ein Wort war ein Mord. Kurzes Zeichen brachte Leichen, niemals weich, so wirst du reich und bekannt im ganzen Land. Da ist ein Band zwischen mir und den Neuen, die sich freuen, mich zu killen mit festem Willen. Kurzerhand weggebrannt, das ist das Schwert und der Wert, die ich ständig hab begehrt. Nun trifft es mich mit einem Stich. Bin gefedert und geteert, bin Scherz. I'm the boss, but I'm lost. I'm the boss, but I'm lost. I'm the boss, but I'm lost. They were very close to me, now I have to pay my fee. I'm the boss. I'm the boss, but I'm lost. I'm the boss, but I'm lost. I'm the boss, but I'm lost. They were very close to me, now I have to pay my fee. I'm the boss. I'm the boss, but I'm lost. I'm the boss, but I'm lost. I'm the boss, but I'm lost. They were very close to me, now I have to pay my fee.